langsam deine Hand zu einer Faust zusammenschließt. Dein Körper voller Adrenalin, spürst keine Angst, spürst keine Schmerzen, trägst nur das eine Bild in deinem Kopf, in deinem Herzen. Jetzt geht es los, ein großer Knall, es fliegen Scherben überall. Und da liegt Blut, von wem das kann ich dir nicht sagen. Mit dem Rücken an der Wand, jetzt geht es los. Langsam deine Hand zu einer Faust zusammenschließt. Dein Körper voller Adrenalin, spürst keine Angst, spürst keine Schmerzen, trägst nur das eine Bild in deinem Kopf, in deinem Herzen. Jetzt geht es los, ein großer Knall, es fliegen Scherben.